Ein Geier fliegt durch Pontera. Der Geier fliegt. Eines Hundes such sein Herrchen. Der Geier fliegt. Der Geier fliegt. Er sucht verzweifelt sein Herrchen. Der Geier fliegt. Er landet auf dem Brunnenrand von Pontera. Er trinkt das Wasser. Der Geier trinkt das Wasser. Aus den Brunnen von Pontera, in dem noch Spellmittel von Diana. Trink, iss. Der Geier fliegt. Der Geier gibt weiter ab. Rülpst laut in der Luft. Die Leute gucken schon und sehen es. Der Himmel von Pontera ist voller Seifenblasen. Geier eines Hunters. Rülps, Seifenblasen.